splittert und die Markise über uns mit großem Loch. Ein kleines Stück nach links und dieser Kübel hätte meinen Bruder zum Alleinerben gemacht. Der Ausflug wäre für alle wohl gelaufen und Schacki Lacki wäre Spätwerk über Nacht. Die letzte Runde, sie geht irgendwann an dich, aber hier und heute nicht. Die gute Nachricht ist, hier und heute nicht. Die gute Nachricht ist, hier und heute nicht. Du hattest auf dem Stuhl schon kurz gesessen, den Walter auf der Blumentopf zerbarst. So ist auch hier das Glück schon wieder nicht zu messen, dass du gegenüber und nicht neben mir mehr saßt. Minuten später und der Pott stünd in Trauer, denn Costa wär sonst Stuhl dahin gerafft. Kommt ab jetzt mit gutem Grund verspätet und nimm nur noch, wenn's sein muss, bei mir Platz. Die letzte Runde, sie geht irgendwann an dich, aber hier und heute nicht. Die gute Nachricht ist, hier und heute nicht. Die gute Nachricht ist, hier und heute nicht. Heute kamen alle drei der Sense noch davon. Wir sichern voller Demut unsere Blumen am Balkon. Die letzte Runde siegelt sicher irgendwann an dich. Die gute Nachricht lautet aber, hier und heute nicht. Hier und heute nicht. Hier und heute nicht.